Yeah. Der Song greift einige Themen auf, die mich bewegen. Besonders die Tatsache, was ich mache. Was ich mache. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin am Grübeln jeden Tag, wie ich an Geld komme. Es ist schwer, wenn man weiß, was die Welt kostet. Hier ist es schwer, von den Beats nur zu leben. Man muss tricksen, ganz komplex, um nicht scham dazustehen. Es ist ein harter Kampf, überall auf den Berliner Straßen. Jeder lebt für sich, keiner schert sich um den anderen. Da kommt man schon ins Grübeln, lohnt es sich ehrlich zu sein. Eigentlich müsste man bescheißen, um nicht elendig zu bleiben. Also verkauft der eine Drogen, der andere ist Autosohn. Und schickt sie direkt nach Polen, warte kurz, verdammt die Bullen. So schnell kann's gehen und das Spiel ist vorbei. Man muss wachsam sein, besonders bei der Bullerei. Da hilft kein Winseln und Flehen, du musst dir eingestehen. Du wurdest nun gecashed und kannst es weiter nicht mehr sehen. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Es kann gut sein, vielleicht bin ich ein kleiner Dieb. Guck auf MySpace, Mann, da findest du all meine Beats. Ich bin am Hustlen jeden Tag mit meinem Scheiß und verkaufe meine ersten Beats direkt in die Schweiz. Natürlich schwarz, warum soll ich dem Staat Geld geben? Alles illegal, warum soll ich von der Hälfte leben? Bin ich ein Gangster dadurch? Das müsst ihr selbst entscheiden. Meiner Meinung nach nicht, denn ich mach nur was zum Leben bleiben. Ich will den ganzen Kuchen, warum soll ich Reste essen? Darum will ich jetzt wissen, warum ich so viel am Pissen. Ich bin zu hart, ihr könnt mich niemals auf den Boden werfen. Selbst wenn ich mal hinfalle, werde ich eure Hoden nerven. Ich trete euch in die Eier, Neider, bis ihr alle reiert. Bis ihr meine Mucke bis zum letzten Takt mitfeiert. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Ich bin nur Hassel, ich bin jeden Tag am Hassel. Hab ich zu viel erzählt? Ich muss mich erst beruhigen. Muss erstmal klarkommen, du kannst durch die Bullen rufen und mich verraten, weil ich über alle Grenzen gehe. Keine Toleranz für mich, als würde ich nicht für alle reden. Ihr könnt mich auslachen, es geht mir am Arsch vorbei. Ich werde mich niemals ändern, auch nicht für ein lila Schein. Da muss schon mehr kommen, dass ich meinen Arsch verkaufe. Da musst du mehr blechen, um meinen Sound zu kaufen. Wird es so weit kommen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Bis es so weit ist, werde ich alle Leute anfragen. Wollt ihr Beats? Wollt ihr Beats? Gib mir Keys, gib mir Keys. Ich geb euch Beats, gib euch Beats. Für euren Keys, für euren Keys. Mehr Geld ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Mehr Geld wär perfekt. Ich bin nur am Hustlen, ich bin jeden Tag am Hustlen. Ich bin nur am Hustlen, ich bin jeden Tag am Hustlen. Ich bin nur am Hustlen, ich bin jeden Tag am Hustlen. Ich bin nur am Hustlen, ich bin jeden Tag am Hustlen. So schnell kann's gehen, Leute. Solvo LSD Records Berlin.